Die Verkörperung des Herrn der Finsternis geschieht nicht durch eine Rasse, sondern einer Gegenrasse und einer Gegeneinweihung, um einen Ausdruck von René Guénon zu gebrauchen. Diese Gegenrasse führt jedoch eine rassische, wissenschaftliche und weise, durchaus strenge Politik durch, so dass sich im Vergleich dazu die rassischen Maßnahmen Hitlers wie ein Kinderspiel ausmachen. Auf jeden Fall fanden letztere erst vor kurzer Zeit Anwendung, während die Juden ihre durch Tausende von Jahren als einen religiös-rassischen Kodex durchführen, der von ihrem Archetypus diktiert und durch einen Vertrag schwarzer Magie bekräftigt wird, blutige Opfer einschließend als beste Art, diesen Pakt wirksam zu machen. Die Verbindung wird behende im Gegenblut erhalten, dank einiger mysteriöser, eugenetischer und rassischer Maßnahmen. So ist die Gegenreligion eines Gegenblutes eine finstere Theoethnologie. Die Frage, die sich schließlich der Beobachter des geschichtlichen Dramas des Judentums stellt, ist folgende: Wie ist es möglich, dass einige Bastardenstämme von so gegensätzlichen und unerwünschten Mischungen, dass ein solches Volk durch Jahrtausende überleben konnte, unter ungastlichen Bedingungen und einer dauernden Verfolgung ausgesetzt? Alle anderen Völker mit einem so hohen Anteil an Mestizentum haben verschwinden müssen, jedoch nicht die Juden. Die Antwort auf diese beunruhigende Frage ist beinahe schon gegeben mit den vorher dargestellten Betrachtungen. Andererseits sind die Lebensbedingungen in fremden Ländern für ein Volk von Wüstennomaden, das schlecht und recht von fremden Organismen aufgenommen, die es zum Schluss abweisen, doch ideal, sie sind nicht ungastlich. Der Nomade richtet seine Zelte auf und baut sie beim ersten Wink wieder ab. Dasselbe geschieht mit den Zigeunern, die zu der niedrigsten Kaste Indiens gehören, zu räuberischen Stämmen, die allen Anschein so viel mit den Juden gemein haben. Auf der anderen Seite ist die Verfolgung, dessen Opfer der Jude ist, von ihm selbst provoziert worden als ein Mittel, das ihm geholfen hat, den Zusammenhalt des Volkes aufrechtzuerhalten. Selbst heute, im Besitz einer Heimat in Israel, wird dies nicht sehr ernst genommen, da ja der internationale Bereich die Umwelt des Juden, sein Streben die Welt ist. Jerusalem, Israel sind nur geografischer Ort des Tempels, der Mittelpunkt, wo Jehova verehrt sein möchte. So ähnlich wie Mekka für die Moslems. Eine Pilgerstätte und Ort gelegentlicher Versammlungen. Eine Oase in der Wüste. Um einen Ausdruck Nietzsches zu gebrauchen, der Jude wird erreichen, dass die Wüste sich ausdehnt, bis sie die Erde bedeckt hat. Es ist schwierig, die wahre Herkunft dieses Volkes zu ergründen. Während meines Besuches bei Hermann Wirth, dem Begründer des Ahnenerbens, hohes und spezialisiertes Forschungsamt der SS und einer der außergewöhnlichsten Forscher des nordischen frühen Altertums, fragte ich ihn nach den Juden. Er gab mir darauf eine unerwartete, sonderbare Antwort. Nomadenvolk, Sklaven, die am Rande der großen Zivilisation des Gobi gelebt haben. Ich bedauere es sehr, nicht noch mehr diesbezüglich gefragt zu haben. Professor Wirth beherrschte viele Sprachen, Sanskrit, Griechisch, Arabisch, Hebräisch, und hatte ein Werk über den Ursprung der Juden beendet, das Forschungsergebnis seines langen Lebens. Als ich ihn kennenlernte, war er 94 Jahre alt und noch sehr rege und aufmerksam. Kurz vor seinem Tode sind die Manuskripte seines Werkes gestohlen worden, man glaubt von seinen eigenen Mitarbeitern. Eingeschleuste Marxisten, vielleicht auch Katholiken, haben diese wertvolle Arbeit verschwinden lassen. So wird die Welt es niemals erfahren. Es ist eine so große Tragödie wie die Zerstörung der Bibliothek von Alexandrien. Jedenfalls für mich. Dieselbe Hand wird das gleiche Verbrechen begangen haben, um Spuren zu verwischen. Man glaubt, die Juden seien Semiten, doch sie sind es nur zum Teil. Deshalb ist es nicht richtig, von Antisemitismus zu sprechen, wenn es um diese geht. Der reine Semit ist ein geschichtlich Unbekannter, während der Beduinen-Nomade ihm am meisten ähnelt. In weit zurückliegenden Zeiten verließ der Beduine die Wüste Arabiens. Als man Kenntnis von ihm erhielt, hatte er sich bereits mit anderen Völkern vermischt, während seines Umherziehens durch Kleinasien. Einer der Semitenstämme ist der von Beni Israel. Die Bibel berichtet über sein Schicksal, doch ist dieses Dokument nicht glaubwürdig, weil es durch die Juden geschickt verfälscht wurde. Die Beni Israel oder Israelu gelangten nach Ur als bescheidene Nomadenhirten. Abraham war König in Ur und sein Name, wie derjenige Sarahs, ist sumerisch-akkadisch. Die Juden eignen sich diese Namen an. Abraham, der sagenhafte König von Ur, ist jedoch kein Semit. Die Juden werden ausgewiesen und kommen nach Kanaan, in die Gegend von Gossen. Wir erinnern uns des Namens Allende Gossens. Das Volk, das sich Israel nannte, entsteht während der Zeit zwischen der Ausweisung aus Ägypten bis zur Eroberung Kanaans und ist nicht das Jüdische. Dort wird ein erbarmungswürdiger Staat gebildet, umgeben von mächtigen Nationen, die sich untereinander im Kriegszustand befinden. Das ursprüngliche Volk Kanaans sind die Ahnen des jetzigen syrischen Volkes, das eine Mischung von Semiten und Syriern ist. Als diese nach Kanaan zurückkehrten, vermischten sich die Israeliten mit den Syrier-Semiten. Schon vorher hatten sie sich mit den Abrahamiten, den Moabitern, Edomitern und Idumäern vermischt. Bastard ist die Bezeichnung für die Vermischung gegnerischer Elemente. Es war im babylonischen Exil, wo die drakonischen Gesetze erlassen wurden, wonach die Vermischung sogar mit verwandten Stammesangehörigen verboten war. Aus dieser ganzen unerwünschten Mischung ist der Jude entstanden. Diese Cloaca Gentium, die menschliche Kloake, biologisches Sammelbecken aller Bastarde Kleinasiens.